Sonne im Gesicht. Steht am Fließband die lange, lange Schicht. Steht sie am Fließband und macht den einen Griff, bis ihn beendet der Sirenepfiff. Hat zwei Hände, die wissen, was sie sollen. Manchmal müde und manchmal angeschwollen. An die 8 Stunden hat man die passiert. Weiß man kaum, wie man noch seine Gabel führt. Doch mit dem Kopf kann sie machen, was sie will. Denn der Kopf hat immer frei dabei. Der baut Geschichten und Schlösser in der Still. Zeigt sie mir am Abend, wenn sie will, und hat dann auch die Hände wieder frei. Lieb ein Mädchen, das Beste, das ich krieg, geht nicht gern, doch sie geht in die Fabrik. Und ihre warme, erfinderische Hand, 8 Stunden lang am Band. Doch mit dem Kopf kann sie machen, was sie will. Denn der Kopf hat immer frei dabei. Der baut Geschichten und Schlösser in der Still. Und die zeigt sie mir am Abend, wenn sie will. Und hat dann auch die Hände wieder frei. Auch ihre Hände wieder frei.